ist grau und der Weg ist noch so weit. Keiner spricht schwer und bleiernd kriecht die Zeit. Jeder Tag ist genau wie der davor und ich seh zu den Wolken mehr empor. Doch der Himmel schweigt. Nichts als Horizonte und die Seele sieht kein Land. Nichts als Horizonte, kommen wir denn niemals dran. Auch diese Zeit vergehen und wir werden ein Licht am Ende sehen. Die Mühe all der Tage zahlt sich aus und dann bringt uns ein guter Wind nach Haus. Aber bis dahin nichts als Horizonte und die Seele sieht kein Land. Nichts als Horizonte, kommen wir denn niemals dran. Diese raue, blaue Weite bringt mein Herz um den Verstand. Nichts als Horizonte und die Seele sieht kein Land. Und Tag ein, so fern von daheim. Wann holt uns das Glück nur wieder heim? Nichts als Horizonte und die Seele sieht kein Land. Nichts als Horizonte, kommen wir denn niemals an.